Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Diesmal gibt's knapp 2 Stunden lang Raritäten aus Konzertsaal und Studio. Am Mikrofon ist Michael Frank. Any questions? What's that? Can we play My Little Brother? We certainly can. Are you ready, Uproot? My Little Brother. There's a noise in his head and he's out of control. How is he living with all of that unforgiving? On the dance floor, watch him go now. Boy, those moves I just don't know. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. My little brother just discovered rock and roll. There's a noise in his head and he's out of control. He made me a tape of bootlegs and B-sides, and every song had the same message, exactly the same message. Why don't our parents worry about us? Why have our parents never, ever worried about us? If he's so great, why can't he take this world and take it straight? And he's got a shit arm, and that's a bad tattoo. Aus der englischen Stadt Bournemouth kommt diese Band ursprünglich. Sie nennt sich nach einer Kunstrichtung, die die Miteinbeziehung von sozialen Randgruppen in Künstlerkreise propagierte. 1945 folgende war das. Rohe Kunst heißt der französische Begriff dafür, art brut. Initiator dieser Bewegung war der französische Maler Jean Dubuffet. Wenn der Sänger und Texter der Band Eddie Argus den Namen ausspricht, wird er daraus art brut. Und das lässt mich auch noch an Kunst von ungezähmter Wildheit denken. Der Song heißt My Little Brother Just Discovered Rock'n'Roll und erschien letztes Jahr auf dem Debütalbum von art brut. Zu hören war gerade eine Live-Version davon, mitgeschnitten in Berlin, vermutlich letztes oder dieses Jahr. Überliefert ist der Song dank einer CD-Beilage des Magazins Musikexpress. Der wöchentlich in England erscheinende New Musical Express richtet sich an Teenager und Twens und baut nun schon seit Generationen alle paar Wochen neue Überbands auf, die dann irgendwann auch wieder reif für den Abriss bzw. Verriss sind. Auch dieser Zeitung liegen oft Lockvogel-CDs bei, manchmal mit spannender Musik und mit noch seltenen Live- oder Studio-Tracks. Come on, it's the Kaiser Chiefs! Wherever she is. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit's your horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's oh so absurd for you to say the first word, so you're waiting and waiting. The only reason that you came is what you're scared for. Well, don't you always do the same? It's what you're there for, don't you know the lights are flashing down here tonight? And so my exchange of glance with you pretending to dance. But don't act like it's not happening, no. As if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as we all do and hope for the best. The only reason that you came is what you're scared for. Well, don't you always do the same? It's what you're there for, but no. sexy little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit is all horror. You've seen your future bride, yeah. Yeah, but it's so absurd for you to say the first words. And you're waiting, waiting. John, can you turn the vocal down in the monitor, please, a little bit? Thank you very much. Das waren zwei rare Live-Mitschnitte von zwei Bands aus Großbritannien. Die erste Nummer, die ein bisschen an frühe Roxy-Music erinnerte, heißt Na Na Na Na Na. In diesem Fall nicht bloß Lautmalerei, wie zu Beginn der Soul-Nummer Land of Thousand Dances, sondern eher Dialektvariante des englischen No. Der Song handelt von etwas, das der Held nicht mag, von etwas, das ihm völlig egal ist. Was das ist, bleibt erstmal der Fantasie des Publikums überlassen. In der zweiten Strophe ist dann eine weibliche Person Gegenstand der Ablehnungslitanei. Die Kaiser Chiefs waren das, mitgeschnitten vor fast genau einem Jahr am 28. August im neuen Fillmore West in San Francisco. Danach gab es einen Song der Arctic Monkeys aus Sheffield, noch mit ihrem ursprünglichen Bassisten Andy Nicholson. Ursprünglich war er, wie es hieß, aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend ausgestiegen. Inzwischen ist sein Ersatz festes neues Bandmitglied geworden bei den Arctic Monkeys, Nick O'Malley. Der spielt gerade Arctic Monkeys Gigs in den USA mit einer bandagierten, weil gebrochenen Hand. Respekt. Der Song, der gerade von den Arctic Monkeys in Urbesetzung zu hören war, heißt Dancing Shoes. Laut Sänger und Gitarrist Alex Turner geht es in dem Song um die Tatsache, dass es den Leuten beim Ausgehen und durch die Clubs ziehen eigentlich immer nur ums Anwandeln mit einem Partner ins Spe geht, wie sehr sie das auch verbergen wollen. Die Version von Dancing Shoes, die gerade zu hören war, wurde dieses Jahr im Januar in Köln mitgeschnitten. 13 Songs aus Köln gibt's auf der Promo-CD des englischen Labels Oral Delights und 7 zusätzliche Versionen aus einem Radiostudio in Santa Monica, Kalifornien, mitgeschnitten im November letzten Jahres. Auch der nächste Live-Mitschnitt ist noch jüngeren Datums. Wir schalten um nach Berlin in die Columbia-Halle. Es ist der 6. April 2005. Treasure. Ein Song über den 2003 begonnenen Irakkrieg mit deutlich kritischer Note. Freedom Fries heißt die Nummer, in Anspielung auf die bekannte Tatsache, dass nicht wenige US-amerikanische Restaurants und Imbissbuden damals lieber Freedom Fries statt Pommes frites zu ihren gebrutzelten Kartoffelstreifen sagen wollten. Aus Patriotismus selbstredend, weil die französische Regierung der Koalition der Willigen nicht eben beitreten wollte. Das waren gerade Robert Plant und Kollegen, ein schneller 9/8-Takt als Grundlage, ein paar weitere orientalisch klingende Zutaten und ein vertrackter Gitarren- und Schlagzeugruf, der sich nun wirklich nicht vor dem Led Zeppelin-Erbe zu verstecken braucht. In meinen Ohren eine der überzeugendsten Mixturen von Orient und Heavy Metal. Freedom Fries von Robert Plant, zu hören in einer Live-Version vom April letzten Jahres, aufgenommen in Berlin. Um rare Live-Mitschnitte und Studio-Takes geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Auf einer der schon erwähnten Beipack-CDs des englischen New Musical Express findet sich ein exklusiver Ausblick auf das demnächst erscheinende neue Album der Band The Cooper Temple Clause. Damage heißt der Song, der Refrain lautet: Versteh ihren Namen falsch und du wirst herausfinden, dass du Schaden angerichtet hast. Stupid little Damage. Damage von The Cooper Temple Clause. Creeping all night in the heat, getting hot into the collar and speaking again. Give me the runaround. You're never gonna bring me down. Sleeping all night like a leaf, you gotta trust your instincts. Get a good feel for it. They never let you down. Scheinbar unerschöpflichen Archiv der Nachlassverwalter von Randy California kommt diese Aufnahme, ein Ausschnitt aus dem inzwischen zum zweiten Mal restaurierten Spirit-Album Potato Land. Die Songs wurden zwischen 1971 und 1973 aufgenommen, von Spirits Plattenfirma damals aber nicht veröffentlicht. 1981 gab es dann eine erste Version davon auf LP, dieses Jahr ist eine erweiterte, zum Teil deutlich anders klingende Fassung erschienen. Das Medley aus den beiden total unterschiedlichen Stücken gerade ist zum Beispiel neu und beginnt mit einem sehr psychedelischen Song über Ölschlamm auf dem Meer, Oil Slick. Million Years heißt die folkmäßige Ballade danach. Arcadia ist die Plattenfirma, die dieses Jahr das verloren geglaubte Spirit-Album Potato Land veröffentlicht hat. Als Bonus gibt's neben einem ausführlichen Booklet noch ein paar weitere Studio- und Live-Tracks. Einen davon spielte ich nachher noch gegen Ende dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Vor der Band Spirit waren gerade The Cooper Temple Clause zu hören, ein Ausblick auf deren kommende LP Make This Your Own. Die nächsten beiden Nummern entstanden nicht in einem professionellen Tonstudio, sondern im Heimstudio eines Gitarristen und gelegentlichen Sängers. You and Unverkennbar Pete Townsend war das, zuerst mit einem Demo für The Who, Disguises heißt der Song, und danach ein Instrumental mit dem schönen Titel Lone Ranger Street Music, vielleicht für einen geplanten oder imaginären Film gedacht oder für ein nie realisiertes Who-Projekt oder einfach zum Spaß. Eine ganze Menge solcher Proben von Townsends Heimarbeit sind über die Jahre veröffentlicht worden. Alle Instrumente spielte er selber, die beiden Nummern gerade wurden vermutlich 1966 bzw. 68/69 aufgenommen. Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying. It is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. It is shining. That you may see the meaning of within. Laughing I turn my face to cry. A safety pin returns my smile. I nod a brief hello. While you are building molecules with your garden hoe. My purpose lasts forever. These things repressed inside. One feels it almost instantly. Unless the numbers died. It's over, it's done. Babe, I need it again. Just please, please, please, oh, don't keep me from begin. I need to hear the colors red and blue and whisper words. To fly all day and sing a tune and not hear what I heard. To see you all around me and to take you by the hand and lead you to a brand new world that lately has been banned. We'll build things never built before, we'll do things never done. And just before it's over, it's really just begun. Klar, wer das war, The Beatles mit zwei raren Arbeitsproben aus dem Studio. Ein Song ist hinlänglich bekannt, Tomorrow Never Knows vom 66er Album Revolver. Song Nummer 2 habe ich nur ein einziges Mal gefunden, nämlich auf einer 1989 in Italien erschienenen CD mit rarem Beatles-Material. Laut Booklet-Informationen heißt dieser zweite Song, der gerade zu hören war, Peace of Mind, angeblich ein Outtake des 67er Albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. In der maßgeblichen Aufnahmechronik der Beatles von Mark Lewisohn wird dieser Song allerdings überhaupt nicht erwähnt, auch in dem neuen Buch von Beatles-Toningenieur Jeff Emerick nicht. Die Tomorrow Never Knows Version ist eine vorläufige Fassung, die Stimme ist weniger im Vordergrund, die Rhythmusgruppe ist noch nicht so druckvoll präsentiert wie in der LP-Version. Dafür kann man sehr schön hören, wie sich die verschiedenen Loops aus Möwen, Orchesterklängen und Rückwärtsgitarre abwechseln. Cheftoningenieur war der damals 19-jährige Jeff Emerick. Gerade ist in England ein Buch mit seinen Erinnerungen an die Aufnahmesessions diverser Beatles-Platten erschienen. Ein sehr lesenswertes Buch mit neuen Einblicken in die Gruppendynamik der Band und mit fabelhaften Details aus der Soundküche. Um den tiefen und satten Bassklang von Paperback Writer möglichst wuchtig auf Band und Platte zu bannen, kam Emerick zum Beispiel auf die Idee, statt eines Mikrofons einen Lautsprecher als Aufnahmemedium zu verwenden. Wieso das physikalisch geht, erklärt er in seinem Buch auch. Und diverse andere Aufnahmetricks. Leider ist das Buch von Jeff Emerick bisher nur in englischer Sprache erschienen. Eine Veröffentlichung in deutscher Sprache für nicht-englischkundige Fans in unseren Breiten wäre sehr wünschenswert. Um rare Aufnahmen aus Studio und Konzertsaal geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Von den Kollegen der Londoner BBC wurden die nächsten beiden Songs mitgeschnitten im Dezember 1967. In Memoriam Syd Barrett jetzt zwei seiner Songs aus der Zeit, als er der Hauptideenlieferant von Pink Floyd war. Be scrubbing bottles on old boards. Scream, my love, scream, old woman with the casket. Play your own magic, old lady with the daughter. bottles on open. Scream thy last scream, old woman with the casket. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not near, and I never knew the moon could be so big, and I never knew the moon could be so blue, and I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead. Zwei Wochen, am 7. Juli, starb Syd Barrett im Alter von 60 Jahren an Krebs. Englische Tageszeitungen widmeten dem erratischen und einflussreichen Musiker und Texter liebevoller Nachrufe, Musikerkollegen wie David Bowie meldeten sich zu Wort und der große englische Musikjournalist Nick Kent schrieb einen sehr einfühlsamen Artikel im Londoner Guardian über die Tragik seiner Biografie und über die Einzigartigkeit seiner Kreativität, die auch nach seinem Tod Generationen von Musikern und Zuhörern inspirieren wird. Der zweite der beiden Songs, die gerade in seltenen BBC-Versionen zu hören waren, heißt Jug Band Blues. Über den im Spätsommer 67 komponierten Song schreibt Nick Kent: Der Song schien ein komplett autobiografischer Hilfeschrei von einem Mann zu sein, der verzweifelt mit seiner Schizophrenie ringt. Der Rest von Pink Floyd weigerte sich, die anderen Songs zu veröffentlichen und sah entsetzt zu, wie ihr kreatives Oberhaupt ein katatonisches Wrack wurde. Anfang 1968 schmissen sie ihn aus der Band. Soweit Nick Kent über Syd Barrett. Syd Barrett war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, als Profimusiker zu funktionieren. David Gilmour ersetzte ihn. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit raren Live- und Studioaufnahmen Pink Floyd ohne Syd Barrett, aber wie ich finde im Geiste von Syd Barrett, ein Ausschnitt aus ihrem Auftritt im Amsterdamer Konzertgebäude am 17. September 1969. Mm-hmm.